der Leierkastenmann. Als meine Mutter noch ein kleines Mädchen war, zog er, der Leierkastenmann, durch die Stadt. Aus seinem schwarzen Kasten tönte eine so schöne Musik, dass die Menschen den Atem anhielten. Sie öffneten die Fenster und sahen hinaus. Die Kinder fassten sich an den Händen und tanzten und wurden fröhlich. Aber eines Tages geschah etwas Furchtbares. Der alte Mann wollte auch wieder seine schöne Musik spielen, aber es gelang ihm nicht. Er drehte und drehte und kein Ton kam heraus aus dem Leierkasten. Er verzweifelte und wusste nicht, was sollte er machen. Er wurde sehr traurig und setzte sich an den Straßenrand und weinte. Da öffnete sich die Erde und ein kleines Männlein mit einer roten Zipfelmütze auf dem Kopf sprang heraus. Du meine Güte, rief das Männchen, so etwas habe ich in meinem ganzen Leben noch nicht gesehen. Da sitzt ein alter Mann und weint. Ich habe auch guten Grund dazu, sagte der alte Mann, welcher das Männlein verwundert anschaute. Ich habe so einen schönen Leierkasten, der ist von meinem Urgroßvater. Aber wenn ich jetzt daran drehe, kommt kein Ton heraus. Das ist doch nicht schlimm, sagte das Männlein verschmitzt. Das werden wir gleich haben. Es stellte sich vor den Kasten hin, breitete die Arme weit auseinander und flüsterte: Komm heraus, du feiner Ton, du kleines Ding. Komm her und spring ins Menschenherz, flieg himmelwärts. O, sei bereit für Seligkeit, für Tränen, Zeit und Herzeleid und fall ins tiefe Grab und weck sie mir, die Toten hier, die Bösen und die Braven, dass sie sich nicht verschlafen. So, nun ist die Musik wieder in deinem Kasten, sagte das Männlein, versuch es nur. Der alte Mann versuchte es und tatsächlich die Töne waren wieder da. Oh, ich danke dir, rief der alte Mann freudig. Aber dann wurde er ängstlich, legte die Hände in den Schoß. Und fragte leise, aber du machst es doch bestimmt nicht umsonst. Da hast du recht, sagte das Männlein, ich habe gesehen, du hast so eine schöne schwarze Samtmütze auf dem Kopf, die möchte ich haben. Nein, nein, die bekommst du nicht, rief der alte Mann. Die habe ich von meiner Mutter bekommen und sie hat sie von ihrer Mutter bekommen und das geht immer so weiter. Von diesem Andenken kann ich mich nicht trennen. Ja, das verstehe ich, sagte das Männlein. Ich denke mir was anderes aus. Ich bekomme dasjenige, was zuerst in deine Mütze geworfen wird, antwortete das Männlein bedächtig. Der alte Mann meinte dazu, Da könntest du aber Pech haben. Es gibt böse Buben, die werfen Knöpfe in die Mütze. Und morgen gehe ich auf den Lindenplatz. Da sind so viele Maikäfer in den Bäumen. Wenn nun so ein Käfer zuerst in die Mütze fällt. Ach, Papperlapapp, sagte das Männlein. Das Erste, was in der Mütze liegt, ist für mich. Und wenn es eine Laus ist. Der Mann sprach, du sollst deinen Willen haben. Am nächsten Morgen ging der alte Mann auf den Lindenplatz und spielte. Hört doch, sagten die Leute zueinander, welch eine Musik, welch ein Klang, das sind wohl die Geigen des Himmels, so schön klingt diese Musik. Und sie liefen zusammen, um den Leierkastenmann zu sehen und seine Musik zu hören. Eine junge Frau stand auf dem Platz, die hatte einen kleinen Jungen auf dem Arm. Und der war sehr unruhig. Er zappelte hin und her und wollte keine Ruhe geben. Wenn du jetzt nicht ruhig bist, sagte die Frau, dann schlage ich dich, dass alle Leute es sehen können. Ach, dachte der kleine Junge, das tut sie ja doch nicht. Und er fing an zu schreien. Die Frau wurde sehr traurig, denn sie war vom anderen Ende der Stadt hergekommen, um die Musik zu hören. Nun verdarb ihr der Junge ihre ganze Freude. Wenn du jetzt nicht ruhig bist, sagte sie noch einmal, dann setze ich dich oben auf den Leierkasten und dann nimmt der alte Mann dich mit. Ach, das tut sie doch nicht, dachte der Junge und schrie noch lauter. Aber nun war die Geduld der Frau zu Ende. Sie ging auf den Kasten zu und setzte den kleinen Jungen mitten in die schwarze Sammmütze hinein. Der alte Mann erschrak sehr, als er das sah. Der Himmel wurde plötzlich grün und ganz schwarz. Aus der Erde stieg das Männlein empor, nahm den kleinen Jungen und verschwand damit. Die Menschen schrien und die Mutter weinte. Als der Himmel ganz langsam wieder heller wurde, erblickten die Menschen in dem Wipfel eines Baumes eine kleine Fee. Sie trug ein weißes, langes Gewand und hatte goldene Haare. Die Menschen verstummten und die Fee sprach mit einer feinen, klaren Stimme. Lieber Leierkastenmann, ich will dir helfen, weil ich in all den Jahren immer deine Musik hören durfte. Aber du musst etwas tun, was dir sehr schwer fallen wird. Zerschlage deinen Leierkasten. Darüber erschrak der alte Mann sehr und dachte dann aber, ich bin schon so alt und der kleine Junge hat noch sein ganzes Leben vor sich. Schweren Herzens ging er in die Schmiede und holte einen schweren Hammer und zerschlug seinen Leierkasten. Da tat sich die Erde wieder auf und der kleine Junge sprang heraus, als ob ihm nichts geschehen wäre. Die Mutter nahm ihn schnell in ihre Arme und lief nach Hause. Als sie sich erschöpft auf einen Stuhl setzte, musste sie an den alten Mann denken, der nun gar keinen Leierkasten mehr hatte. Sie erhob sich und ging in die Schlafkammer. Dort griff sie unter ihr Kopfkissen und zog einen langen Strumpf mit Silberstücken hervor. Sie nahm den Strumpf und ging wieder zu dem Lindenplatz. Der alte Mann saß noch immer am Straßenrand und weinte. Von seinem Kasten war nichts weiter übrig geblieben als ein paar Drähte und zersplittertes Holz. Er hielt sie in seiner Hand und Tränen fielen darauf. Sagte zu ihm, hier hast du mein ganzes gespartes Geld. Jetzt brauchst du nicht mehr zu arbeiten. Kaufe dir einen schönen Rock, einen Hut und ein paar neue Schuhe, die dir richtig passen. Du kannst jeden Tag Braten essen und Wein trinken. Du wirst ein vornehmer Herr und kannst ein herrliches Leben führen. Darüber freute sich der alte Mann und bedankte sich. Als er darüber nachdachte, was die Frau ihm gesagt hatte, konnte er sich aber nicht mehr freuen. Jeden Tag Braten essen, das macht dick und das wird man leid, sagte er zu sich selbst. Jeden Tag Wein trinken, davon wird man betrunken. Und wenn ich mir einen feinen schwarzen Rock kaufe, muss ich ihn wohl jeden Tag ausbürsten. Aber am meisten vermisste er die Kinder. Wenn er sie nicht mehr tanzen sehen würde, was hätte sein Leben dann noch für einen Sinn? Und entschlossen stand der alte Mann auf, ging in die Stadt, kaufte für das ganze Geld einen wunderschönen Leierkasten. Es war ein prachtvoller Leierkasten, welcher ringsherum mit Blumen bemalt war. An der Vorderseite waren lustige Figuren zu sehen. Wenn der alte Mann nun Musik machte, hörte man nicht nur die wunderschönen, zitternden Töne. Sondern die lustigen Figuren drehten ihre Köpfe hin und her und bewegten schwungvoll ihre Arme. Die Kinder der Stadt freuten sich sehr über den wunderschönen Leierkasten mit den lustigen Figuren. Und der alte Mann spielte und es ging ihm gut. und eines Tages ist er gestorben. Und wenn ihr heute einen alten Mann mit einem Leierkasten seht, so ist es bestimmt noch derselbe wunderschöne Kasten. Der verlorene Ton. War es heute? War es gestern? Es war einmal. Es war einmal ein verlorener Ton. Er befand sich in einer fremden Welt, an einem fremden Ort. Er wusste nicht, woher er kam und wie er hierher gekommen. Er wusste nur, er war ein verlorener Ton und darüber weinte er bitterlich. War es gestern? War es heute? Ist es morgen? Ich erzähle euch die Geschichte vom verlorenen Ton und der traurigen Orgel. Es war einmal die Orgel einer uralten Kirche. Und die Orgel wusste nicht mehr, war sie ebenso alt wie diese oder jung geblieben? War sie verstaubt wie diese? Oder schön und klangvoll. Sie wusste nur, dass sie traurig war, weil sich keiner um sie kümmerte. Kein neues Kleid hatte sie bekommen in den letzten Jahren. Ihre Flöten waren matt und staubig. Ihr Blasebalg war alt und brüchig. Keiner schaute sie an und beachtete sie. Und in ihrem Herzen fühlte sie sich einsam und verlassen. Und als sie bemerkte, dass sie einen Ton, ihren schönsten Ton, ihren Lieblingston verloren hatte, wurde sie noch trauriger und weinte bitterlich. Sie hatte einen guten Freund, der oft mit ihr spielte. Und diesem erzählte sie von ihren Sorgen und ihrem Vorhaben, ihren verlorenen Ton zu suchen und dabei hoffte, unterwegs auch ein neues Kleid zu finden. Er wollte sie nicht gehen lassen, was sollte er dann ohne sie machen? Aber eines Morgens war sie verschwunden, Sie hatte eine Hülle zurückgelassen, welche so aussah wie sie. Aber sie selbst war nicht mehr da. Und die Menschen in ihrer Heimatstadt merkten nichts. Sie gingen ihren Geschäften nach und konnten nicht unterscheiden zwischen der Hülle und der richtigen Orgel. Auf der Suche nach ihrem Ton wanderte die Orgel weit durch die Welt. Sie fragte den Wind. Hast du meinen Ton gehört? Er hatte nichts gehört. Sie fragte das Rauschen des Meeres. Hast du meinen verlorenen Ton gehört? Er hatte nichts gehört. Und sie fragte das Plätschern des Baches. Hast du meinen verlorenen Ton gehört? Aber auch er hatte nichts gehört. Und sie fragte den Sturm. Hast du meinen verlorenen Ton gehört? Aber der brauste nur unwillig davon bei so einer Frage, wo er doch der Sturmwind, der Brausewind war und sollte einen einzigen Ton gehört haben. Eine komische Frage. Und sie fragte die Autos und Busse und Flugzeuge, welche mit ihrem Getöse durch die Welt brausten und fast überall zu hören waren. Aber auch sie hatten ihren Ton nicht gehört. Und sie fragte die Musiksender, die Fernsehapparate, die Musikshows, welche pausenlos ihre Musik und viele Melodien in die Welt schickten, leise und laute, alte und neue, traurige und lustige. Aber wer von ihnen hatte schon einen Ton gehört und dann noch den schönsten bei so viel Musik, wie sie machten? Keiner konnte ihr weiterhelfen. Auch die Stille der Nacht und den ruhigen Mond fragte sie. Habt ihr meinen verlorenen Ton denn nicht gehört? Jemand muss ihn doch gehört haben. Auch sie konnten ihr nicht helfen. Auch sie hatten ihren Ton nicht gehört und nicht gesehen. Sie wusste keinen Rat mehr, wusste nicht, wen sie noch fragen sollte und wer ihr weiterhelfen konnte. Und verzweifelt darüber weinte sie bitterlich. Ein kleiner Spatz, der in der Nähe saß, hörte ihr Weinen und schaute sie neugierig an, wobei er den Kopf hin und her drehte und zwitscherte, tschiep, tschiep, tschiep, tschiep. Warum bist du so traurig? Warum weinst du so bitterlich? Die Orgel erzählte ihm, dem kleinen Spatz, die Geschichte von ihrem verlorenen Ton und davon, dass sie kein neues Kleid hatte und nicht wusste, ob sie alt und hässlich war oder jung und schön. Der kleine Spatz hörte aufmerksam zu und er erinnerte sich daran, dass sie, die kleinen grauen Spatzen von heute, früher die schönsten bunten Vögel waren, welche die schönsten Lieder singen konnten mit den schönsten Tönen und Melodien und die Menschen damit erfreuten. Die Menschen bewunderten diese Vögel und sperrten sie in Käfige, um sie anzuschauen. Und warum sie heute grau und unscheinbar sind, unsere Spatzen, das ist eine andere Geschichte. Die könnte ich ein andermal erzählen. Er, der kleine Spatz also, wusste von dem schönsten Ton, den schönsten Farben und den wundervollsten Melodien. Und weil er ein kleiner, neugieriger, lebhafter Spatz war, fragte er ein bisschen traurig und ein bisschen heiter: Wie sollte jemand deinen Ton gehört haben, wenn er doch verloren ist? Und überhaupt, wie sollte ein einzelner Ton von deiner Orgel klingen können, wenn er alleine ist und ihn keiner sieht und keiner hört? Dazu braucht es doch mehr. Und der kleine Spatz sagte weiter, wobei er den Kopf wieder hin und her drehte und die alte, junge Orgel bewundernd anschaute: Wenn du deinen Ton suchst, warum spielst du dann nicht so schön und zärtlich, wild und laut, liebevoll und sanft, stürmisch und erobernd, sodass er dich hören kann und klingen, dein Ton? Solange du dich beklagst und jammerst und fragst und hier herumläufst, wie willst du da klingen? Wie soll er dich da hören können, wo immer er auch ist? Erstaunt betrachtete sie den kleinen Spatz, welcher den Kopf hin und her drehte und sie anschaute mit seinen kleinen, neugierigen, aufmerksamen Augen und tschiep, tschiep, tschiep, tschiep zwitscherte. Daran hatte sie bis jetzt nicht gedacht. Und bei den Gedanken daran fasste sie neuen Mut und neue Hoffnung. Und ihre Pfeifen und Flöten, die kleinen und die großen, erwachten zu neuem Leben und wollten spielen. Und sie strahlte. Sie wollte die schönsten Lieder erklingen lassen, ihre schönsten Melodien, ihre kräftigsten und stärksten und die ganz leisen, zärtlichen Melodien und die brausenden und wilden und dumpfen und verhallenden. Sie wollte alles spielen und hinaussenden in die Welt. Sie wollte so schön spielen, so schön wie die schönste kleine Blume blüht vor Lebensfreude und Lebenslust. Über diese Gedanken hüpfte ihr der alte Blasebalg im Leib und gab ihr Luft und Druck, dass es eine Freude war. Und sie spielte so schön wie nie. Sie spielte so schön und begeistert, hingebungsvoll und versunken, auf der Suche nach ihrem Ton. Und sie spielte wütend und laut über ihre verzweifelte Suche und die vergossenen Tränen. Und zärtlich und liebevoll spielte sie. und kraftvoll über die wiedergefundene Hoffnung spielte sie ihre Melodie. Die Pfeifen und Flöten bliesen aus vollen Hälsen und die dicken Basspfeifen brummten dazu. Der Wind und der Sturm, welche sie gefragt, nahmen ihre Melodie mit, und der Lärm der Großstadt und der Fernsehapparate trugen ihre Melodie weiter, verhalten hörbar und deutlich, das Echo eines Tones, welcher eine Melodie war, eindringlich und zärtlich. Und der verlorene Ton, irgendwo in der Welt vernahmen das Echo einer zärtlichen Melodie, wie aus einer anderen Welt. Lauter und eindringlicher klang diese Melodie. Eine unbekannte Unruhe packte ihn. Er hörte eine Melodie, welche seine Seele berührte und sein Herz zerspringen ließ. Und er machte sich auf den Weg und folgte dieser Melodie. Voll unbekannter Begeisterung klang diese und wurde stärker und deutlicher. Und Töne fielen in seinen Schoß, verloren, durcheinander, viele, und er wusste nicht, was passierte. Und die Töne wurden lebendig, zerrten und zupften an ihm, und eine Melodie entstand, die Melodie seines Herzens. Und sie zog ihn. Er folgte. Er suchte, sie klang, und da waren er und die Melodie eins. Und da wusste er, er war der verlorene Ton, seiner Orgel, und hatte seine Melodie wiedergefunden. Und sie, die Orgel, spielte mit einer Kraft und Stärke, sie klang und schwoll an und wurde ganz leise. Ihre Flöten bliesen mit einer Liebe und Zärtlichkeit und Kraft, und da spürte sie, dass sie ihren Ton wiedergefunden hatte. Und die Menschen blieben stehen und lauschten. Sie lauschten und hörten sie, ihre Melodie und ihre Geschichte. Sie lauschten den Tönen, welche sie noch nie gehört und doch kannten. Und ihre Herzen wurden froh. Und sie gaben und spendeten, die einen Geld, die anderen Gold und Edelsteine. Und bald erstrahlte die Orgel in einem neuen, prächtigen Kleid, wie sie es gewünscht hatte, und war überglücklich. Ihre Pfeifen und Flöten, die kleinen und die großen, glänzten und blitzten und pfiffen und flöteten, und der Blasebalg blies mit neuer Kraft. Sie war die schönste und strahlendste Orgel weit und breit geworden und spielte die schönsten Melodien. Dass die Menschen die Töne in ihren Herzen zum Klingen bringen konnten Und freudig und traurig, lustvoll und zärtlich, aufbrausend und verhalten, die Lieder des Lebens erklingen ließen. Und zufällig ging ich vorbei an dieser Kirche und Orgel und hörte diese Melodien. Ich musste mich losreißen von den schönen Klängen, um zu euch zu kommen und diese Geschichte zu erzählen. War es gestern? War es heute? Ist es morgen? Diese Melodie werde ich niemals vergessen.